Boom. einfach so verlassen. Es hat nur 2 Tage gehalten. Was soll ich denn jetzt machen? Erstmal zu Penny. Ja,